Let's turn to Genesis chapter 4. Wir wollen ins erste Buch Mose 4 blättern. And Hebrews chapter 11. Und in Hebräerbrief Kapitel 11. Tonight we have communion. Heute Abend haben wir Kommunion. Let's say Abendmahl. Oder sollen wir Abendmahl sagen? So that we are denominationally correct. So dass wir eben denominationell richtig sind. Okay. For those who get bothered by those things. Die sich vielleicht daran stören würden. Okay. It's amazing that we fall upon this verse tonight. Es ist unglaublich, dass wir gerade heute auf diesen Vers stoßen. In Hebrews 11:4. In Hebräer 11:4. Because tonight we'll celebrate the Lord's body and blood. Weil wir heute Abend ja das Abendmahl feiern. So let's read Hebrews 11:4. Also lass uns zuerst zu Hebräer 11:4 blättern. By faith Abel offered to God a better sacrifice than Cain. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, through which he obtained the testimony that he was righteous. Durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, God testifying about his gifts, dass er gerecht ist und dem Gott ein Zeugnis gab zu seinen and Gaben. Through faith, und durch Glauben, though he is dead, obwohl er gestorben ist, he still speaks. Spricht er noch immer. Father in heaven, bless your word to our hearts. Vater im Himmel, wir bitten deinen Segen für diese Botschaft. Lord Jesus, as you once said, so wie du einmal gesagt hast, Herr Jesus, man shall not live by bread alone, dass der Mensch nicht durch das Brot alleine lebt, but by every word that comes from your mouth, sondern durch jedes Wort, welches aus deinem Mund kommt. Anoint this by the Holy Spirit, I pray. Salbe diese Botschaft durch deinen Heiligen Geist. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Let's remember the definition of faith. Lass uns erinnern an die Definition des Glaubens. Faith means, Glaube heißt, putting our trust in what God says. Zu vertrauen auf das, was Gott sagt. Faith always, always, always implies that God has spoken. Glaube bedeutet immer, dass Gott gesprochen hat. God can even speak through creation in Psalm 19. Gott spricht durch die Schöpfung im Psalm 19. It says that creation has no voice, but its word is heard throughout the earth. Es heißt, dass die Schöpfung keine Stimme hat und doch spricht sie durch die ganze Erde. In Romans chapter 10, the Apostle Paul bore witness und in to Römer the word. 10 zeugt Paulus davon, also being spoken through the testimony of creation, dass es eben auch durch die Zeugnis der Schöpfung spricht. Let's put our definition in verse 4. Also lass uns nun unsere Definition in Vers 4 anwenden. And you see how the verse comes to life. Und du siehst, wie dieser Vers lebendig wird. By trusting in what God said, durch Vertrauen an das, was Gott sagte, Abel offered to God a better sacrifice than Cain. Brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. And by trusting in what God said, he obtained the testimony that he was righteous. Und durch das Vertrauen an das, was Gott sagte, hat er ein besseres Zeugnis erhalten. God testifying about his gifts, indem Gott eben von seinen Gaben Zeugnis gab, and through trusting in what God said, und durchs Vertrauen an das, was Gott sagte, though he is dead, obwohl er tot ist, he still speaks. Spricht er noch immer. Isn't that wonderful? Ist das nicht wunderbar? By trusting in what God said, durch das, was Gott gesagt hat, dass man da vertraut, dead, obwohl er tot ist, he still speaks. Spricht er noch immer. Now you think of people's lives, wenn du nachdenkst über das Leben der Menschen, and you think of people, as I read the word, people's faces come to mind. Und wenn ich das Wort lese, da kommen Gesichter von Menschen vor mein Gesicht. I read Romans 8:11. Und ich lese Römer 11:8. The same spirit that rose Jesus from the dead will quicken your mortal body. Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wird auch deinen Leib erwecken. Pastor Stevens comes to mind. Der Pastor Stevens kommt mir in den Sinn. It's his life verse. Das ist sein Lebensvers. And long after he's with the Lord, und nach lange nachdem er mit dem Herrn sein he wird, will still speak, wird er doch noch immer sprechen through that verse, durch diesen Vers. And every time I read that verse, I'll think of his life. Und jedes Mal, wenn ich diesen Vers lese, werde ich an sein Leben denken. You think of Hudson Taylor, du denkst nach über den Hudson Taylor, who brought all these missionaries to inland China, der all diese Missionare nach China gebracht hat. He said the secret was this. Er sagt, das Geheimnis God's faithfulness. Nämlich die Treue Gottes. Every time I read Lamentations 3:23. Jedes Mal, wenn ich Klagelieder 3:23 lese. Great is thy faithfulness. Groß ist deine Treue. Hudson Taylor, his life speaks. Und auch das Leben von Hudson Taylor spricht zu mir. Pastor Schiavelli. Pastor Shibeli. Our Hudson Taylor to Africa. Das ist unser Hudson Taylor in Afrika. From Greater Grace. Innerhalb der christlichen Greater Grace Gemeinde. His favorite words are this. Seine Lieblingsworte sind die. I am not ashamed of the gospel. Ich schäme mich der guten Nachricht nicht. I am not ashamed of the gospel. Ich schäme mich der guten Nachricht for nicht. For it is the power of God unto salvation for all who would believe. Denn ist die Kraft Gottes denen, die glauben. And long after Pastor Shibeli is gone. Und lange nachdem der Pastor Shibeli tot sein wird. He will speak. Wird er noch immer sprechen. His life will speak as a testimony of that verse. Und sein Leben wird sprechen als Zeugnis von diesem Vers. I think of people in this room. Ich denke über Menschen in diesem Raum. People who have gone through crisis. Menschen, die durch Krisen gegangen sind. I think of Herr Palm. Ich denke über den Herrn Palm. Who said to me. Der mir gesagt before hat, he died. Lange bevor er starb. And he died at age 83. Und er ist, wie alt war er? 83? 84. 84. He said to me, sagte er mir, I've been through three wars. Ich habe drei Kriege erlebt. Two world wars. Zwei Weltkriege. And he said, and I gave up hope of finding God's goodness. Und ich habe die Hoffnung aufgegeben, Gottes Güte zu sehen. Every time I read that verse in the Psalms. Und jedes Mal, wenn ich diesen Psalm lese, when David said, wenn David sagt, I would have despaired, ich würde verzweifelt sein, if I had not found the goodness of God in the land of the living. Wenn ich nicht die Güte Gottes gefunden hätte im Lande der Lebendigen. Every time I read that psalm, jedes Mal, wenn ich diesen Psalm lese, Walter Palm speaks. Spricht Walter Palm zu mir. And what about our lives? Wie ist es nun mit unseren Leben? When we're gone, wenn wir gestorben sind, will our lives speak? Werden unsere Leben sprechen? Of a verse, von einem Vers, of a chapter in the Bible, einem Kapitel in der Bibel. As the generations come, wenn die Generationen kommen, as the kids grow up, und die Kinder größer werden, and as we pass on, und wir ins Grab gehen, and as the kids read the Bible, und wenn die Kinder die Bibel lesen, will any of our faces come to mind? Werden unsere Gesichter lebendig werden? Well, this subject tonight. Das Thema heute. Is Abel's subject. Das ist das Thema von Abel. And his life still speaks. Und sein Leben spricht noch immer. Let's look at Genesis chapter 4. Lass uns anschauen Genesis 4. Verse 1. Vers 1. Now the man had relations with his wife Eve. Und der Mensch erkannte seine Frau Eva. And she conceived and gave birth to Cain. Und sie wurde schwanger und gebar Kain. And she said, I have gotten a man child with the help of the Lord. Und sie sagt, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Again she gave birth to his brother Abel. Und sie gebar noch einmal und einen Bruder Abel. And Abel was a keeper of flocks, but Cain was a tiller of the ground. Und Abel wurde ein Schafhirt, Kain aber ein Ackerbauer. Now it came about in the course of time that Cain brought an offering to the Lord of the fruit of the ground. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Cain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Abel on his part also brought the firstlings of his flock. Und auch Abel gab die Erstlinge seiner Herde and of their fat portions. Und von ihrem Fett. And the Lord had regard for Abel and for his offering. Und der Herr blickte auf Abel und seine Opfergabe. And for Cain and his offering he had no regard. Aber auf Cain und seine Gabe blickte er nicht. So Cain became very angry. Da wurde Cain sehr zornig. And his countenance fell. Und sein Gesicht senkte sich. Then the Lord said to Cain, und der Herr sprach zu Cain, why are you angry? Warum bist du zornig? And why has your countenance fallen? Und warum hat dein Gesicht sich gesenkt? We can ask the same question tonight. Du kannst das auch heute fragen. Why are Christians so angry? Warum sind Christen verärgert? Why have their countenances fallen? Und warum ist ihr Angesicht gefallen? If you do well, wenn du es so tust, will not your countenance be lifted up? Wird sich nicht dein Angesicht erheben? And if you do not do well, wenn du aber nicht recht tust, sin is crouching at the door, dann lagert die Sünde vor der Tür. And its desire is for you, und das ihr Verlangen wird nach dir sein. But you must master it. Aber du sollst über sie herrschen. Cain told Abel his brother, und Cain sprach zu seinem Bruder Abel. And it came about that when they were in the field, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, that Cain rose up against Abel his brother and killed him. Da erhob sich Cain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Then the Lord said to Cain, Dann sprach der Herr zu Kain: Where is Abel, your brother? Wo ist Abel, dein Bruder? And he said, I do not know. Am I my brother's keeper? Und er sagte: Ich weiß nicht. Bin ich meines Bruders Hirte? And he said, Und er sprach: What have you done? Was hast du getan? The voice of your brother's blood is crying to me. Horch, das Blut deines Bruders schreit von mir vom Ackerboden her. We'll just stop there for a moment. Und wir werden da für einen Moment innehalten. By faith, im Glauben, Abel offered a better sacrifice. Hat Abel ein besseres Opfer dargebracht. In the King James, a more excellent sacrifice. Und im King James heißt es ein ausgezeichneteres Opfergabe. Someone said this. Jemand sagte, it wasn't that Cain was worshiping a false god. Es war nicht, dass Kain einen falschen Gott angebetet hat. It was that Cain was worshiping the true God. Es war, dass Kain den wahren Gott angebetet hat. With a false worship. Mit einer falschen Anbetung. Cain believed in God. Natürlich hat Kain an Gott geglaubt. He was a believer. Er war ein Glaubender. He had no trouble. Er hat kein Problem damit, going and offering to God a sacrifice. Gott ein Opfer darzubringen. He didn't argue that everything evolved. Er hat nicht ein Argument gehabt und sagte, alles he knew God was creator. Ist entstanden von allein. Er wusste, his dass Gott geschaffen was Adam hat. And Eve. He got the story firsthand. Sein Vater war Adam und Eva und er hat die Geschichte von erster Hand. All he had to do is go, Dad, er musste nur den Vater let me anschauen. See your belly button. Lass mich deinen Nabel an, begutachten. You don't have one. Du hast ja gar keinen. It's true. Na schau mal. God created you just like he said. Gott hat dich geschaffen, so wie er gesagt hat. Just like he said. So wie er gesagt hat. Genesis 2:7. Im ersten Buch Mose 2:7. God created man from the dust of the earth. Und Gott hat den Menschen geschaffen vom Staub der Erde. And he created Eve from the rib of the man. Und er hat die Eva aus der Rippe des Mannes gemacht. You got to imagine this. They were the youngest couple who ever got married in history. Sie waren das jüngste Ehepaar, das jemals right? verheiratet wurde in der Geschichte. They came together. They probably weren't even a year old. Sie kamen zusammen und waren vielleicht nicht mal ein Jahr alt. That has to go in the Guinness Book of Records. Das sollte eigentlich im Guinness Buch der Rekorde right? finden. It's true. Right? But Abel believed what God said. Abel hat geglaubt, was Gott gesagt hat. And if we look back to Genesis chapter 3, und wenn wir zurückschauen im ersten Buch Mose 3, we can see that God said a lot. Dass Gott viel gesagt hat. Chapter 3, verse 15, after the fall, Kapitel 3, Vers 15, nach dem Fall. Let's start with verse 14. Vers 14. The Lord said to the serpent, und Gott sprach zur Schlange, because you have done this, cursed are you more than all cattle. Und weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh. And more than every beast of the field. Und unter allen Tieren des Feldes. On your belly shall you go, and dust shall you eat. Auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen. All the days of your life. Alle Tage deines Lebens. And I will put enmity between you and the woman. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. And between your seed and her seed. Und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. He shall bruise you. Und er wird dir den Kopf zermalmen. This is Jesus. Das ist Jesus selbst. They're already speaking about Jesus. Und sie sprechen hier schon von Jesus. He shall bruise you. Er wird dir den Kopf zermalmen. On your head. Auf deinen Kopf. Already speaking about the cross. Spricht schon über das Kreuz. Already speaking about salvation. Über die Rettung. Already speaking about redemption. Und die Erlösung. And you shall bruise him on the heel. Und du sollst ihn an der Ferse verletzen. It is not presumption. Es ist nicht eine Vermutung. To know that God spoke. Zu wissen, dass Gott spricht. And the reason Abel had the testimony that he was righteous. Und der Grund, warum Abel das Zeugnis hatte, dass er gerecht war, was because he did what God said. Weil er wusste, weil er getan hat, was Gott sagte. I was reading a few commentaries and I just had to shake my head a little bit. Ich las ein paar Kommentare und ich schüttelte meinen Kopf. One commentator said the reason that God received Abel's sacrifice. Ein Kommentator sagte, ein Grund, warum Abels Opfergabe angenommen wurde. Because Abel was a righteous man. Weil Abel ein gerechter Mann war. And I thought, wow. Und ich sagte, Unglaublich. Wow, you missed the whole point. Er hat eigentlich die gesamte Geschichte. No, it's the sacrifice that made him righteous. Das Opfer macht ihn gerecht. It was the fact that he listened to God's word that made him righteous. Und das war die Tatsache, dass er Gottes Wort zuhörte, das ihn gerecht we machte. We have this idea of Cain. Wir haben diese Vorstellung von Cain. You know, this kind of guy who doesn't shave. Das ist irgendwie so ein unrasierter Mensch. Kind of muscular, you know. Irgendwie so ein muskulöser Mann. Kind of walks with his toes pointing in. Und er geht so mit so hereingetreten Füßen. Er lacht nie. He's a tiller of the ground. Und er arbeitet mit am Feld. Now we have this picture of Abel. Und dann haben wir Abel. No hair on his face. Ja, ganz glatt rasiert. Blue eyes, blaue Augen, hair. Blondes Haar. Very slim and fragile hands. Dünne, lange Hände. Abel was the righteous man. Abel, der gerechte Mann. He did everything that mom asked. Alles hat er getan, was die Mutter ihn fragte. And of course he did everything that dad asked. Und alles, was der Papa sagte, he hat never er auch smoked gemacht. A cigarette, never niemals told a lie. Eine Zigarre geraucht, noch eine Lüge gesagt. But then there's Cain. Aber der Cain. In the field. Am Feld. Smoking cigarettes on the side. Der raucht sich einen nach der anderen an. Still on the ground. Und er bebrütet den Boden. Like a storm. Und er verflucht den ganzen Tag. Thinking, why am I a tiller of the land? Ich bin einer, der den Boden pflügt. And then there's Cain. Und dann kommt and Cain. Abel. There's Abel. Da ist Abel. The righteous one. Der Gerechte. And Abel offered a better sacrifice than Cain. Und Abel hat ein besseres Opfer gebracht als Cain. Because Abel was righteous. Weil Abel gerecht war. No, I think the story was the other way around. Ich glaube fast, die Geschichte war andersrum. I think Abel was the grisly kind of guy. Ich glaube, Abel war vielleicht der rohe Typ. I think Abel was the guy out with the sheep. Der mit den Schafen draußen war, behaart und wild. I think he was this rough kind of a guy who didn't shave. Er war vielleicht ein Rohling, der nie rasiert hat. Taking care of the sheep. Der sich die Schafe gekümmert out there at hat. Night. Draußen in der Nacht. Never wore any shoes. Niemals Schuhe getragen. Calluses on his hands. Der die Hand voller Schwielen had hatte. Had a tough time with his mouth. Und der Schwierigkeiten hatte, seinen Mund sheep zu beherrschen. Going all over the place. Weil die Schafe immer davonlaufen. It could be that Abel, that Cain was the other way. Und es kann sein, dass der Abel, dass Cain anders war. That Cain was the nice guy who had this wonderful little garden. Dass Cain der Liebling war, der einen kleinen Garten hatte. Who worked hard but was so together. Der so hart gearbeitet und doch so zusammen such war. A good guy. Ein guter Bursche. You know the story that we see the story in Luke chapter 18. Wir sehen die Geschichte in Lukas 18. The Pharisee. Der Pharisäer. He was all together. Das ist der alles beisammen hat. And he brought his offering to the Lord. Und hat seine Gabe dem Herrn gebracht. His heart offering. Sein Herzopfer. And he came before the Lord. Und kam vor den Herrn. Just like Cain did. So wie der Cain. And he said, "Oh Lord, I." Und sagte, Herr, I thank you. Ich danke dir. I can hardly say it, Lord. Ich kann es fast gar nicht aussprechen. I am not like other men. Ich bin nicht so wie die anderen, danke dir. Not like these here. Noch nicht wie die anderen. Not like the people in this congregation. Nicht so wie die anderen in dieser Versammlung. Danke, dass ich nicht so bin. Thank you, Lord, that I'm not like them. Danke, dass ich nicht so bin wie diese. Just like Cain. So wie der Cain. This was the problem. Das war das Problem. And the other guy, the sinner, und der andere, der Sünder, or the publican, oder der comes forward. Zöllner kommt. And is beating his chest. Er klopft sich auf die Brust. And he says, "Lord, be merciful to me." Und sagt, Herr, sei barmherzig. The sinner. Mir dem Sünder. But that word mercy has to do with propitiation. Aber das Wort Barmherzigkeit hat was mit Sühne zu tun. Or, yeah, exactly, with atonement. Mit einer Sühne. He was saying, "Lord." Und sagte, Herr, "receive a blood offering." Empfange ein Blutopfer. For me, the sinner. Für mich den Sünder. And this is exactly Abel. Und das ist Abel. There must have been a point where Adam explained this to him. Es war sicherlich an einem Punkt, wo Abel das erklärt bekommen hat. Adam was no ignorant person. Und Abel war nicht ignorant, unwissend. Adam. God spoke clearly to him about Messiah coming. Und Adam wurde klar erklärt, was mit dem Messias vor sich hatte. Though the details might not have been clear. Obwohl vielleicht die Details nicht but klar waren. But the message was clear that redemption was coming. Aber die Botschaft war klar, dass die Erlösung kommt. And Cain. Und Cain. Trusting in what God said. Vertraute auf das, was Gott gesagt hat. Now I'm sure he didn't want to kill one of these little lambs. Ich bin sicher, er wollte nicht eines dieser kleinen Lämpchen umbringen. I'm sure. Bin ganz sicher. I mean, weren't they all vegetarians until Genesis chapter 9? Sie waren doch alle Vegetarier bis zum Genesis Kapitel 9. He's got these little lambs, he gets milk and wool and all that stuff from them. Und you know? Er hat die kleinen Lämpchen und bekommt these die Milch friends, und die Wolle und das sind kleine Freude für ihn. The sheep, gets nice goat's milk and make all this nice stuff. Und er kann all diese Dinge aus ihnen machen. And all of a sudden he hears the word of the Lord. Und dann hört er das Wort des Herrn. Sacrifice a lamb. Er soll ein Lamm töten. I want a blood offering. I want a blood offering. Ein Blutopfer. Blood offering for sin. Für die Sünde. Blood offering. Ein Blutopfer. I'm sure that Abel was taken back. Ich bin sicher, dass Abel einen Schritt zurück machte. I'm sure for him to take out that knife and slit the throat of that little lamb. Und ich bin sicher, dass er diesen Schritt, das Messer zu zücken und die Kehle zu durchschneiden, war für ihn nicht einfach. But trusting in what God said. Aber dem zu vertrauen, was Gott gesagt hat. Trusting in what God said. Dem zu vertrauen, was Gott sagte. Abel offered a better sacrifice. Hat Abel nun doch ein besseres Opfer gebracht als der Kain. And he got the witness in his heart. Und in seinem Herzen hat er das Zeugnis dafür. In his conscience. In seinem Gewissen. In his spirit. In seinem Geist. In his life. In seinem Leben. That he was righteous. Dass er gerecht war. Not that he was this perfectly moral person. Nicht, dass er perfekt moralisch war. But that he was righteous. Aber dass er gerecht war. That he was doing what God wanted. Und er tat das, was Gott wollte. That God was pleased with him. Und dass Gott Freude hatte an ihm. Because he was trusting in what God said. Weil er vertraut hat an das, was Gott gesagt hat. Cain was a lot different. Cain war da anders. Cain had disrespect for what God said. Er hatte keinen Respekt für das, was Gott sagt. In disregard for what God said. In einer Respektlosigkeit gegenüber dem, was Gott sagte. Cain offered his sacrifice. Hat Cain uns sein Opfer gebracht. Brought it from the ground. Und er hat es vom Boden heraufgeholt. In Leviticus chapter 1 you can bring grain offering. Und im 5. Buch Mose 1 steht, dass man auch Opfer eben von dem, wie sagt man, Weizenopfer yeah. geben kann. But it cannot sacrifice for the blood offering. Aber es kann nicht eintreten für das Blutopfer. Cain brought the work of his hands. Und Cain brachte das Werk seiner Hände. Think of this again. Denk nach darüber nochmal. Cain worshipped the true God. Cain hat den wahren Gott angebetet. With false worship. Mit einer falschen Anbetung. Because he wasn't worshiping God according to his word. Weil er ihn nicht angebetet hat gemäß seines Wortes. You know, some people come here and they think our band is like too worldly. Manche Leute kommen und sagen, ja, unsere Band ist, das ist zu weltlich. You know, people come and they go, they think, oh. Leute kommen und gehen und one person just walked in and saw the speakers and left. Eine Person kam herein, sah die Lautsprecher und ist wieder gegangen. About 9 months ago, some guy tore me up and down. Vor ungefähr 9 Monaten kam jemand und hat mich in der Luft zerrissen. And just tore the whole service apart. Und hat den ganzen Gottesdienst kaputt gemacht. And I said, why? Und ich sagte, warum? He said, look at the speakers, all this stuff, it's all from the world. Schau dir an, die ganzen Lautsprecher und alles, ist alles von der Welt. No, I got it from music production. Das kommt von einem Geschäft. Yeah, I got it right now. I'll give you the. Listen to this, Psalm 150. Hör dir an, Psalm 150. You tell me if God's not pleased with our worship team. Und du sag mir, ob Gott nicht wohlgefallen hat an unserem Anbetung. Praise the Lord. Preist den Herrn. Praise God in His sanctuary. Preist Gott in seinem Heiligtum. Praise Him with in His mighty expanse. Und preise ihn in seinem mächtigen Universum. Praise Him for His mighty deeds. Preist ihn für seine mächtigen Werke. Praise Him according to His excellent greatness. Preist ihn gemäß seiner exzellenten Größe. Thank you. Verse 3. Vers 3. Okay, here it comes. Praise him with the trumpet sound. Lobt ihn mit Posaunenschall. Is any Baptist in here? Somebody say amen. Amen. Praise him with harp and lyre. Lobt ihn mit Harfe und Zither. That's guitars. Das sind Gitarren natürlich. Praise him with timbrel and dancing. Lobt ihn mit Tambourin und Reigen. I remember one time we had someone join us from the worship team just for that night. Ich erinnere mich, einmal kam jemand nur für einen Abend zum Anbeten und Gottes. Went like this, you und know? Sie begannen herumzutanzen. And people went like, oh my gosh! Sind völlig entsetzt gewesen. In the sanctuary. Oh. Im Heiligtum, da tanzt jemand. Hey, it's right there. Aber da steht es doch. I mean, we haven't got, we're not that mature yet, you know? So reif sind wir noch nicht. But maybe it's coming, who knows? Vielleicht kommt das noch, wer weiß. Praise him with the timbrel and dancing. Lobt ihn mit Tamburin und Reigen. Praise him with stringed instruments and pipe. Lobt ihn mit Saitenspiel und Flöte. Praise him with loud cymbals. Lobt ihn mit klingenden Becken. Praise him with resounding cymbals. Und lobt ihn mit schallenden That's Becken. The bigger one right there. Da gibt es zwei von diesen. Listen to this. Wir haben zwei right von diesen. Right here it is. Praise him with the cymbals. What kind of cheap thing is this? Come on, get that thing. Praise him with resounding cymbals. Resounding. Also, das sind die klingenden Becken. They're right there. Und die schallenden Becken. I think that God's happy. Ich glaube, dass Gott ganz glücklich ist. It says, let everything that has breath praise the Lord. Alles, was Atem hat, lobe den Herrn. Praise the Lord, it says. Preise den Herrn, I love steht it. Da. Hey, our lives. Unser Leben. We get a witness in our hearts. Bekommen wir ein Zeugnis in unserem Herzen. That we are pleasing to God. Dass wir Gott wohlgefallen. Because we can point to the Word. Weil wir dem Wort hinzeigen and können. And said yes. Und sagen ja. It's right there. Da steht es. I'm walking in obedience to His Word. Und ich gehe in Gehorsam zu seinem Wort. Now you have the problem of what did God actually say? Und jetzt also das Problem, was hat denn nun Gott gesagt? Everybody's got their ideas, which is fine. Und jeder hat seine Vorstellung, das ist auch okay. In Romans 14 it says let everyone have their own conviction. Und in Römer 14 steht, lass jeden seine eigene yeah. Überzeugung you be haben. Convicted and you stand before the Lord. Du sei überzeugt in deinem Herzen und du okay, stehst vor fine. Gott alleine. If we do it this way, do it that way. Wir können es so und so drehen. We baptize them this way or that way. Wir können ihn Füße runter oder put Füße rauf. Water that way or this taufen. Way. Oder wir können das Wasser von dort oder da Everybody's holen. Got their idea, fine. Jeder hat da seine Vorstellungen. As long as it doesn't contradict the word. Also, solange es nicht mit dem Wort But im Widerspruch steht. We can say this. Aber wir können das sagen. If I'm pleasing to God, wenn ich Gott wohlgefalle, and if I have the testimony und ich das Zeugnis habe from God, von Gott, that what I'm doing is right, dass was ich tue richtig ist, it will be accompanied by the fruit of the Spirit. Dann wird das durch die Frucht des Geistes mit befolgt sein. There will be love. Und es wird Liebe sein. There will be peace. Und Friede. There will be joy. Und Freude. There'll be the presence of God. Es wird die Gegenwart Gottes da sein. And if that's not there, und wenn das nicht da ist, then maybe I need to reassess the way I'm looking at the scripture. Dann muss ich vielleicht meine Art, wie ich die Schrift beurteile, neu beurteilen. Because Jesus said in John 8, denn Jesus sagt in Johannes 8, if you continue in my word, wenn du in meinem Wort fortfährst, you will know the truth, wirst du die Wahrheit wissen. And the truth shall set you free. Und die Wahrheit wird dich freisetzen. In verse 32. In Vers 32. The truth will set you free. Die Wahrheit wird dich freisetzen. I love the Bible. Ich liebe die Bibel. I love to study it. Und ich liebe sie zu studieren. I love to be a workman. Ich will ein Arbeiter sein. Who knows how to rightly divide the word. Der weiß, wie er die Schrift trennt. I love to bring everything to the point of the cross. Und ich will alles auf diesen Bezugspunkt bringen, nämlich das Kreuz Christi. To glorify Christ. Den Christus zu verherrlichen. I love the freedom that I have in Christ. Ich liebe die Freiheit, die ich in Christus habe. Anyway, back to Abel and we'll have communion. Zurück zum Abel und wir wollen dann Kommunion haben. Abel's life still speaks. Das Leben Abels spricht noch immer. What does it speak? Und was spricht es denn? This is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Siehe das Lamm Gottes, das wegnimmt die Sünde der Welt. Abel had the right worship. Der Abel hatte den richtigen Anbetung. Now I can be coming to a church. Ich kann in eine Gemeinde kommen. And I can be worshiping the right God in the wrong way. Und ich kann den richtigen Gott falsch anbeten. What is my sense of being right? Was heißt das, einen Sinn fürs Richtige zu Because haben? I do things right. Weil ich Dinge richtig tue. I go the speed limit all the time. Also immer, ich fahre immer über dem Speed Limit. You know, I've never gone over the speed limit in 15 years. Ja, weißt du, in 15 Jahren habe ich nie das Speed Limit übertroffen. Not even like 1 kilometer. Schneller gefahren, nicht einen km/h schneller gefahren. I do things right. Ich mache das immer richtig. That's great. Wunderbar. That's beautiful. Wunderbar, gut für dich. How about the greater things. Was ist denn nun mit den wichtigeren Dingen? Weightier things. Was geh wichtigere Dinge? How about do you love your wife? Zum Beispiel liebst du deine oh, Frau? Of course I do. I go to work every day. Natürlich, ich gehe arbeiten jeden Tag. That's wonderful. Traumhaft. So does the whole world. So macht die ganze Welt. Do you love your wife? Du liebst du deine like Frau? Like Christ loves you. So wie Christus dich of liebt. Of course I do. Natürlich mache ich das. Yeah, I'm sure you do. I can bin ganz see it in her face. Ich kann es sure. in ihrem Gesicht sehen. We're having communion tonight. Heute Abend haben wir Kommunion. We are celebrating the life of Abel. Und wir feiern das Leben Abels. And his testimony und sein Zeugnis about the blood of Christ. Über das Blut Christi. And we come to God und wir kommen zu Gott. Not based on our feelings. Nicht auf der Grundlage unserer Gefühle. We come to God not based on whether I think he'll forgive me or not. Nicht auf der Grundlage, ob ich denke, dass er mir vergeben wird oder nicht. We come to God not thinking, well, I think I did good today. Nicht auf der Grundlage, dass wir sagen, na, ich glaube, heute habe ich es gut gemacht. We come to God. Wir kommen zu Gott. On the basis of the blood of Christ. Auf der Grundlage des Blutes Christi. How much more, it says. Wie viel mehr, sagt es? Hebrews 9:14. In Hebräer 9:14. How much more? Wie viel mehr? Will the blood of Christ. Wird das Blut Christi cleanse our consciences, unser Gewissen reinigen, from dead works, von toten Werken reinigen, to serve a living God, um einem lebendigen Gott zu dienen. You know what dead works are? Was sind tote Werke? The works of Cain. Das sind die Werke Kains. The religious works that God never asked for. Die religiösen Werke, die Gott niemals gebeten hat. It's somebody who sinned. Das ist jemand, der gesündigt and then hat they beat themselves. Und sich selbst schlagen. It's someone who sinned and then he crawls on his knees around the house for an hour. Das ist jemand, der sündigt und dann für eine Stunde auf den Knien im Hause herumrutscht. Am I bleeding enough, God? Am I bleeding enough? Blute ich schon genug, Gott? Yeah, you're bleeding enough, all right. Du blutest, okay. Hey, there's a way that I said to do it. Es gibt einen Weg, wie ich sagte, dass man es tun soll. And it's 1 John 1:7. Und das ist 1. Johannes 1:7. If we walk in the light as he is in the light. Wenn wir im Licht wandeln, so wie er im Licht ist. We have fellowship with one another. Haben wir Gemeinschaft miteinander. And the blood of Christ. Und das Blut Christi cleanses us. Reinigt uns. The blood of Christ. Das Blut Christi. That's what we're celebrating. Das feiern wir. This is the foundational point of our experience. Und das ist die Grundlage unserer Erfahrung. Because we are sinners by nature. Denn wir sündigen von Natur we aus. Fail. Wir fallen. It says in James that es sagt in Jakob, if you can hold your tongue, wenn du deine Zunge nur einsperren you're a kannst, perfect man. Bist du ein perfekter Mensch. And I know perfect men anywhere. Aber es gibt keine perfekten Menschen. It says all of us stumble in many ways. Und es all of us. Alle von uns stolpern dahin in vieler Art Weise. The blood of Christ is not plan B. Das Blut Christi ist nicht der Plan B. It's plan A. Das ist Plan A. That's why we're celebrating tonight. Und deshalb haben wir heute Gemeinschaft mit dem Blut Jesus Christi. Was the Lamb of God, Jesus war das Lamm Gottes, who took away the sins of the world. Der die Sünde der Welt wegnahm. Just to close. Um abzuschließen. Maybe you're here tonight. Vielleicht bist du hier heute Abend. Bad week. Und du hattest eine schlechte Woche. Und du hast geflucht. Nobody would imagine you're a Christian. Keiner könnte sich denken, dass du ein Christ bist. You've been doing this to the taxi drivers und with your hand. Zeigst den Vogel an den Taxifahrer. Angry at the kids. Du bist eher verärgert an die Kinder. To your wife. Unfreundlich an deine Frau. Cheating on the job. Bist faul an der Arbeit. Yeah, you left early this week. You know you did. Und du bist diese Woche früh von der Arbeit weggegangen. God saw that. Gott hat das gesehen. God saw that. Er hat das genau gesehen. And you're not feeling so good. Und du fühlst dich deshalb nicht so wohl. I'm not a good person. Und du denkst, eigentlich bin ich nicht okay. You want to be righteous tonight? Willst du gerecht sein heute Abend? You want to take a step of faith? Willst du einen Glaubensschritt unternehmen? And do what God says? Und das tun, was Gott gesagt Let's hat? Come to Jesus tonight. Dann lass uns heute Abend zu Jesus kommen. Confess our sin. Und deine Sünde bekennen. 1. Johannes 1,9. Confess our sin. Unsere Sünde bekennen. And he is faithful and just. Er ist treu und gerecht. To cleanse us of all unrighteousness. Um uns zu reinigen von aller Ungerechtigkeit. That's what it's all about. Und darum geht's. I've got a testimony. Ich habe ein Zeugnis. There's a wonderful song that says I've got a testimony. Es gibt ein Lied und das heißt ich habe ein Zeugnis. And I can't remember it. I can't, but I'm going to find it. Ich kann mich nicht. Testimony. If anybody knows that song, I got a testimony. Wenn jemand das Lied kennt, ich habe ein Zeugnis, dann bitte hervortreten. Was ist unser Zeugnis heute? When someone reads their Bible, do they see your face on some verse? Wenn heute jemand die Bibel liest, sieht er dein Gesicht da drinnen. I got a testimony. Ich habe ein Zeugnis. There's no condemnation. Es gibt keine Verdammung. Every time I read that verse, jedes Mal, wenn ich diesen Vers lese, I don't want to tell you which elder I think about, but dann will ich dir nicht sagen, über welchen Älteren no ich nachdenke. Keine no Verdammung. I mean, their face comes every time. No condemnation. Das Gesicht kommt no jedes Mal, wenn ich daran denke, keine, no Verdammnis. Keine Verdammnis. How many times should we forgive, Lord? 7 times? Wie viel Mal sollen wir vergeben, Herr? 70 times 7. 70 mal 7. Another person person's face comes. Und ein Gesicht kommt wieder ins Angesicht. Oh boy. Oh boy. Oh Herr. They're a testimony of God's forgiveness. Da ist ein Zeugnis von der Vergebung Gottes. So let's pray tonight. Lass uns beten heute and Abend. Let's enjoy communion. Und lass uns die the Kommunion, das Abendmahl genießen. Amen. Amen. Father in heaven, we thank you. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend, that we can celebrate, dass wir feiern können. Your blood. Dein Blut. The precious blood of Jesus. Das wertvolle Blut Christi. Not silver and gold. Nicht Silber oder Gold. But the precious blood. Aber das wertvolle Blut. As of a lamb. Als eines Lammes. The blood of Jesus. Das Blut Jesu. Has redeemed us. Das uns erlöst hat. So Lord, we thank you. Herr, wir danken dir. We want to leave tonight. Wir wollen heute hier weggehen. So cleansed. So befreit, in such a sense that you are pleased with us. In so einem Bewusstsein, dass du mit uns Freude hast. And the testimony in our hearts, und ein Zeugnis in unserem Herzen, that we are righteous before you. Dass wir gerecht sind vor dir. Bless this, we pray. Wir bitten dich, dass du das segnest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.